Zum 72. Jahrestag der Befreiung Koreas fanden in Indien, Bangladesch und Uganda Seminare über die Verdienste von Präsidenten Kim Il-sung, Bücher- und Fotoausstellungen und Filmvorführungen statt. An den Veranstaltungsorten waren die Fotos über das revolutionäre Leben und die Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und die Fotos über die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un zu sehen. Ausgestellt waren auch die Bücher über die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un und die Fotos über die stolzen Erfolge des koreanischen Volkes beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates. Bei Filmvorführungen wurden die D-Werker-Filme wie die unauslöschlichen Sünden von Japan gezeigt.